Deshalb entlang ich hau auf die Kacke und zwei Tschüss bis dann. Leute, schaut her, lieber geht runter. Doch davor geh ich fressen, denn ich sterbe nicht mit Hunger. Leute, hört her, ich hab einen Plan, ich hau auf die Kacke und schrei Tschüss bis dann. Leute, schaut her, die Welt geht runter. Doch davor geh ich fressen, denn ich sterbe nicht mit Hunger. Jeder denkt an sich, wenn er den anderen auf dem Boden sieht. Er könnte ihn jetzt hochhalten, damit er vielleicht eine Spende kriegt. Doch er schlägt, tritt auf ihn richtig drauf, klaut sein Geld und nun hat er alles. Deutschland verblödet durch Hartz IV TV, Verdachtsfälle, We Are Family, DSS und so eine Modenschau. Irgend so ein Scheiß, den wirklich keiner braucht. Doch jeder schaut es an, Alter, wie seid ihr drauf? Immer diese Hype und Krankheit, die er ist schon ewig. Gibt schon eine Grippe und Kobalt, wird wie Pest wieder hergeschickt. Und warum, damit ihr Geld macht durch Placebo, Medikamente, keine Ahnung. Kann ja sein, alles wird verrückt, wie die Rente. Leute, hört her, ich hab einen Plan, ich schau kurz auf die Kacke und schrei Tschüss bis dann. Leute, schaut her, die Welt geht unter, doch davor geh ich fressen, denn ich sterbe nicht mit Hunger. Leute, hört her, ich hab einen Plan, ich schau kurz auf die Kacke und schrei Tschüss bis dann. Leute, schaut her, die Welt geht unter, doch davor geh ich fressen, denn ich sterbe nicht mit Hunger. Alle Jahre wieder, ich kann es nicht mehr wahrnehmen. Immer wieder kaum kaufen dies und das, irgendwelche Magen. Ich fang langsam an, Weihnachten zu hassen. Oh mein Gott, bin ich verrückt, ihr könnt das nicht fassen. Doch wenn ich jedes an diesem Kommerz, ey, kommt mir das kosten, dass ich lieber am Weihnachtsmarkt vorbeigehe. Feiert ruhig, kauft doch einen Scheiß, den keiner braucht. Schon vergessen ist nur eine Geburtstagsfeier und kein Coca-Cola braucht. Ist nur eine Geburtstagsfeier, kein Coca-Cola braucht. Ist nur eine Geburtstagsfeier, kein Coca-Cola braucht. Ist nur eine Geburtstagsfeier, kein Coca-Cola braucht. Meine, es ist nur eine Geburtstagsfeier, kein Coca-Cola braucht. Leute, hört her, ich hab einen Plan, ich schau kurz auf die Kacke und schrei Tschüss bis dann. Leute, schaut her, die Welt geht unter, doch davor geh ich fressen, denn ich sterbe nicht mit Hunger.